Kundgabe 6672. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.10.1956. Ausnützen der Gnaden des Erlösungswerkes. Und nehmet ihr nicht die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch, dann wird euer Erdendasein nicht ausgewertet. Denn nur als Mensch könnet ihr euren Willen frei gebrauchen. Und ob er auch noch so sehr geschwächt ist, ist es doch euch möglich, zu dem zu rufen, der euch Erlösung brachte durch seinen Kreuzestod. Und schon dieser Ruf ist Anfordern der von ihm erworbenen Gnaden. Ein solcher Ruf zu ihm bedingt Anerkennung, die ebenfalls ein jeder Mensch leisten kann, wenn er nur die Gabe seines Verstandes nützet, insofern, als dass er nachdenkt, wenn ihm über Jesus Christus ein Wissen zugetragen wird. Dann kann der göttliche Erlöser schon ihn selbst ergreifen und ihm rechte Gedanken zuleiten. Und dann ist die Verbindung auch hergestellt. Die Gnaden können wirksam werden an dem Menschen. Anders aber ist es, wenn sich der Mensch negativ einstellt zu jeder das Erlösungswerk betreffenden Lehre. Dann also verschließt er sich dem Gnadenborn, und zwar aus freiem Willen. Dann aber lebt er auch nur ein rein irdisches Leben. Er strebt keinen geistigen Fortschritt an. Er betrachtet das Erdenleben lediglich als Selbstzweck, und sein Wille ist und bleibt falsch gerichtet. Er gehört noch dem Gegner Gottes an, und er kann von ihm nicht frei werden, ohne die Hilfe des göttlichen Erlösers, Jesus Christus. Euer Sein verlieret ihr zwar nicht, denn ob ihr auch das Erdenleben unausgewertet lasset, so bleibet ihr doch bestehen, auch nach dem Tode eures Leibes. Aber es erwartet euch kein Zustand des Lebens, kein Zustand seliger Tätigkeit, sondern ihr seid dann dem geistigen Tode verfallen, weil ihr noch von der Sünde belastet seid, von der euch Jesus Christus Erlösung brachte, so ihr selbst diese Erlösung angenommen hättet. Euer Wille kann nicht umgangen werden, wie er sich einstellt zu dem göttlichen Erlöser. So auch ist euer Zustand, frei oder gebunden. Denn ihr könnet keine Erlösung erwarten, ohne Anerkennung dessen, der euch diese Erlösung am Kreuz erworben hat. Alle eure Schuld hat er auf sich genommen und sie abgebüßt für euch. Wie aber könntet ihr ein freies Los erwarten, die ihr euch abseits stellet von ihm, die ihr nicht die Gnaden annehmet, die er für euch erwarb? Wie könntet ihr selig werden, solange ihr noch einem anderen Herrn euch verschrieben habt, dem ihr erst abschwören müsset, durch das Anerkennen Jesu Christi? Selig sein könntet ihr erst, wenn eure Sündenschuld getilgt ist. Ihr selbst seid in Ewigkeit dazu nicht fähig. Darum trug er die Sünden für euch und entsühnte sie. Und an diesen müsstet ihr euch im Erdenleben wenden und ihn bitten, dass er auch für euch die Schuld getilgt haben möge. Und dann werden euch Gnaden über Gnaden zufließen. Denn dann ergreift euch seine Liebe. Und sie lässet euch nicht mehr fallen. Und dann erst wertet ihr das Erdenleben recht aus, das nur zu diesem Zweck euch gegeben wurde, über Jesus Christus zu Gott zurückzukehren, der im Menschen Jesus selbst sich verkörpert hat, um für euch zu sterben am Kreuz. Das Erdenleben bietet euch die Möglichkeit, nach eurem Tode euch frei und lichtvoll aufzuschwingen in das Reich der Seligen. Denn nur das Anerkennen Jesu als Erlöser der Welt ist nötig, um auch die Gnaden in Anspruch nehmen zu können, die eure Vollendung garantieren. Aber ihr könntet auch Kraft eures freien Willens diese große Gelegenheit vorübergehen lassen und in Finsternis und Gebundenheit wieder verharren, endlos lange Zeiten hindurch. Ihr müsset euch den Gnadengaben öffnen. Ihr müsset im freien Willen ihn anerkennen. Dann wird euer Erdenleben kein Leerlauf sein. Dann werdet ihr fortschreiten in eurer Entwicklung. Und dann wird es auch für euch ein seliges Leben geben, weil Jesus Christus allein euch aus der Nacht des Todes zum Leben in Licht und Herrlichkeit führen kann. Amen.